Distanz. Es könnte dir ja irgendwo noch besser gehen. Probier dich ruhig aus. Schalt mich wieder ein, wenn du mich brauchst. Ich halt das schon aus. Gib mir was Konkretes, ein Ja oder Nein. Ja oder Nein, ich hör nur vielleicht. Versteh's nicht. Ich breite dir den roten Teppich aus. Sag du mir, was du brauchst, denn die Ideen gehen mir aus. Gib mir was Konkretes, ein Ja oder Nein. Ja oder Nein, ich hör nur vielleicht. Das vielleicht, ich kann dir versichern, dass das nicht reicht. Gib mir was Konkretes, ein Ja oder Nein. Ja oder Nein, ich hör nur vielleicht. Für immer vielleicht. Vielleicht, vielleicht.